Warte einen Schnall. Ich mag den Schnall. Ich mag den Muffs. Ich mag dein Ofen. Passt wohl schon. Willst du mich heilen?